Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. Ich zeige Ihnen ein paar Dinge und Sie sagen mir, wie sie heißen. Ich zeige Ihnen ein paar Dinge und Sie sagen mir, wie sie heißen. La clé. Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Le verre. Das ist das Glas. Das ist das Glas. La montre. Das ist die Uhr. Das ist die Uhr. Les lunettes. Das ist die Brille. Das ist die Brille. Le téléphone. Das ist das Telefon. Das ist das Telefon. Le peigne. Das ist der Kamm. Das ist der Kamm. Les ciseaux. Das ist die Schere. Das ist die Schere. Le rasoir. Das ist der Rasierer. Das ist der Rasierer. L'enveloppe. Das ist der Briefumschlag. Das ist der Briefumschlag. Le crayon. Das ist der Stift. Das ist der Stift.